Abend, Sir. Wissen Sie schon, was ich Ihnen bringen kann? Oder warten Sie noch auf jemanden? Nein, ich bin allein hier. Ich denke, ich nehme die Nummer 4 und dazu ein Glas von Ihrem besten Wein. Soll ich die Karte für Sie noch da lassen? Nehmen Sie sie ruhig mit. Sehr gern. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Danke, nein, das wäre alles. Hey, Kellnerin. Könnten Sie das bitte mal lauter machen? Natürlich. Was? Und wir sind zurück aus der Werbung. Mit einer weiteren Meldung über Team Rocket. Wie Augenzeugen bestätigen, soll es ganz in der Nähe vom Vertania-Wald zu einer weiteren Pokémon-Treibjagd gekommen sein, bei der mehrere Pokémon getötet oder verletzt zurückgelassen wurden. Die Pokémon sind inzwischen von besorgten Passanten versorgt und wieder in die Freiheit entlassen worden. Die Ermittler der örtlichen Polizei versuchen, den Tätern auf die Spur zu kommen, um die grausamen Taten zu unterbinden. Es wird um die Mithilfe aller gebeten. Wer Hinweise hat, möge sich an die zuständigen Officer wenden. Das ist einfach grausam. Dagegen muss doch endlich mal jemand etwas unternehmen. Diese Rüpel von Team Rocket haben einfach keinen Anstand. Sie sind eine Schande für jeden anständigen Pokémon-Trainer. Nun, was soll man dazu noch sagen? Die Anhänger von Team Rocket kann man nicht wirklich als richtige Trainer bezeichnen, wenn sie nicht einmal in der Lage sind, ein Pokémon zu fangen, ohne dabei gleich furchtbare Gräueltaten anzurichten. Stimmt wohl. Pokémon sollten so nicht behandelt werden. Das ist einfach furchtbar. Es sind wundervolle Geschöpfe, denen wir so viel verdanken. Ich muss Ihnen beiden zustimmen. Es ist traurig, wie diese Menschen mit den Pokémon umgehen. In Pokémon steckt unfassbar viel Potenzial. Wenn diese Pokémon es wirklich darauf anlegen würden, könnten sie uns Menschen im Handumdrehen auslöschen. Ich meine, sehen Sie sich doch nur einmal an, was einige von Ihnen für Fähigkeiten haben. Was? Bei all der Macht, die von Pokémon ausgeht, könnte man meinen, sie müssten eigentlich die dominante Lebensform des Planeten sein. Aber nein, der Mensch hat sich stattdessen durchgesetzt und macht sich die Fähigkeiten der Pokémon zu eigen. Pokémon hingegen haben nicht diesen Anspruch der Menschheit, andere zu dominieren und zu beherrschen. Wenn ein Pokémon seine Macht zeigt, dann nur, wenn es seinen Lebensraum verteidigen will oder seinen Nachwuchs als bedroht empfindet. Ich verstehe nicht ganz. Was hat das jetzt genau mit Team Rocket zu tun? Schaut euch doch nur mal diese Verbrechen an. Die Mitglieder von Team Rocket verhalten sich wie Kleinkinder, die unkontrolliert und willkürlich mit den Pokémon umgehen wie mit Spielzeugen. Ohne dabei zu bemerken, dass sie, um in der Metapher zu bleiben, eine Sandburg voller Geschöpfe vor sich haben, die ihnen unzählige Dinge ermöglichen könnten. Aber allein, um anderen Menschen gegenüber ihre Macht zu demonstrieren, reißen sie die Wände dieser Sandburg in ihrem kleinkindlichen Spieltrieb systematisch ein und machen damit mehr kaputt, als dass sie gewinnen. Ja, Pokémon sind Lebewesen. Lebewesen mit Empfindungen, so wie wir es sind. Diese Behandlung verdienen sie nicht. Pokémon sind so viel mehr als nur bloße Prügelknaben. Wie ich vorhin schon sagte, wenn die Pokémon es wirklich darauf anlegen würden, könnten sie uns mit Leichtigkeit einen Krieg erklären und diesen unkoordinierten Haufen von Team Rocket-Rüpeln vernichten. Ach, Team Rocket. Das Kernproblem sind nicht diese einfachen Handlanger. Ich denke, jede Organisation ist nur so gut koordiniert und strukturiert wie ihre oberste Instanz. Und die Anführerin dieses Vereins scheint mir ganz klar eine Person zu sein, die Pokémon nicht versteht und sich nicht vollumfänglich im Klaren darüber ist, wie viel Potenzial diese Geschöpfe mit sich bringen. Team Rocket agiert so katastrophal, weil deren gesamter Kurs einfach fehlgeleitet wird. Jemand anders an der Spitze könnte vielleicht etwas ändern. Aber so ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie vom Champ oder den Behörden endgültig gestoppt werden. Das glaube ich auch. Sie haben den Bericht doch gesehen. Wenn die Medien Ihnen schon so nahe sind, dann ist die Exekutive auch nicht mehr weit. Ich glaube daran, dass es unausweichlich ist, dass dieses Team Rocket gestoppt werden muss. Pokémon gehören in die Obhut von Menschen, die richtig mit ihnen umzugehen wissen. Sie scheinen viel von Pokémon zu verstehen, oder? Ach, mache ich diesen Anschein auf Sie? Das freut mich. Ja, Sie scheinen ganz anders zu sein als diese Widerlinge von Team Rocket. Ihnen scheint wirklich klar zu sein, was es bedeutet, mit Pokémon umzugehen. Danke sehr. Das hoffe ich doch. Wissen Sie was? Ich bin alleine hier. Sie sind alleine hier. und scheint sich wirklich mit Pokémon auszukennen. Anstatt dass wir beide den Abend alleine und schweigend mit unserer Mahlzeit verbringen, darf ich mich vielleicht zu Ihnen setzen? Ja, gerne. Entschuldigen Sie bitte, Kellnerin. Würden Sie noch ein zweites Gedeck bringen und das Essen geht auf mich? Natürlich, wie Sie wünschen. Ich bin gleich bei Ihnen. Lassen Sie uns etwas mehr über Pokémon sprechen. Und auch gerne etwas mehr über Sie. Mein Name ist übrigens Athena. Es ist mir ein Vergnügen. Hallo Athena. Freut mich, dich kennenzulernen. Auf einen schönen Abend. Ich bin Giovanni. Geschichten eines Champions. Episode 2: Der Schrein. Ich habe es gesehen. Es ist wahr. Der Wächter ist zurückgekehrt. Hallo? Irgendwer? Hört denn keiner? Worum es hier geht? Der Wächter! Der Wächter! Er ist zurück. Wisst ihr nicht, was das bedeutet? Sir, der Wächter! Er ist zurück. Ich habe ihn gesehen. Im Wald. Nicht weit vom Schrein. Ma'am, warum hört mir denn keiner zu? Verdammt, ich lüge nicht. Ich habe es gesehen mit eigenen Augen. Entschuldigen Sie? Junge, du! Du musst mir glauben. Ja, ja. Irgendwer muss es doch tun. Ich glaube Ihnen ja, aber jetzt beruhigen Sie sich doch erst einmal. Beruhigen? Bist du denn von allen Geistern verlassen? Wie soll ich mich hier beruhigen? Der Wächter ist hier. Kennst du denn nicht die Legenden? Weißt du denn nicht, was das bedeutet? Bedeuten? Nein. Ich bin gerade erst angekommen und bei meinem letzten Besuch habe ich eigentlich nur die Arena besucht. Erst durch die Gerüchte, dass es hier ein seltenes Pokémon geben soll, habe ich begonnen, mich mit der Thematik um den Wächter zu beschäftigen. Ja, ja. Sie könnten mir bestimmt weiterhelfen, wenn Sie noch einmal in Ruhe erzählen, was Sie wissen. Natürlich, mein Junge. Aber was ich weiß, es geht hier vielmehr um das, was ich gesehen habe. Es sind nicht mehr nur die Legenden. Nun, vielleicht hast du ja recht. Ich sollte mich wohl wirklich beruhigen. Keiner scheint den Worten eines komischen, irren Mannes zuzuhören, der in ein Pokémon-Center hereingestürmt kommt und wild herumschreit. Aber, wie hättest du denn reagiert? Der Wächter ist zurück. Das ist die Wahrheit. Eine schicksalhafte Begegnung. Sie haben also den Wächter gesehen. Wo und wie sah er aus? Können Sie mir vielleicht etwas über sein Verhalten sagen? Ja, natürlich habe ich ihn gesehen. Das sage ich doch die ganze Zeit. Gerade eben, draußen im Wald. Erst war da diese Musik. Oder eine Stimme. Ich kann es nicht genau beschreiben. Es war, als könnte man die Aura des Waldes fast mit eigenen Händen greifen. Alles wirkte heller und irgendwie verzaubert. Und dann habe ich ihn gesehen. Er flog zwischen den Baumkronen umher und ich wusste nicht, wie mir geschah. Ich meine, der Wächter. Und ich habe ihn gesehen. Und er hat Sie auch gesehen? War es ein Pokémon? Zumindest keines, was ich jemals zuvor gesehen habe. Aber wer bin ich, um zu behaupten, jedes Pokémon auf dem Planeten zu kennen? Ja, da haben Sie wohl recht. Wer ist schon allwissend? Können Sie mir denn sonst noch etwas sagen? Irgendwas. Ich bin dankbar für jede Information und möge sie Ihnen noch so unwichtig vorkommen. Lass mich überlegen. Ich glaube nicht, dass ich dir noch mehr erzählen kann. Das ist alles, was ich weiß. Aber ich kann dir etwas anderes sagen. Zuletzt soll der Wächter vor vielen Hunderten von Jahren gesichtet worden sein. Zumindest erzählt der alte Kurt jedem, der danach fragt. Kurt, der Pokéballschmied? Ja, genau. Kennst du ihn etwa? Ich dachte, du bist nicht aus der Gegend. Ja, schon, aber seine Pokébälle haben mir bisher immer einen guten Dienst erwiesen. Meinen Sie, dass die Geschichte wahr ist und einer von Kurts Vorfahren wirklich den Wächter gesehen hat? Nun zumindest erklärt Kurt es so. Und warum sollte er dabei lügen? Kundschaft hat er auch ohne diese Legenden genügend. Vielleicht solltest du ihn einfach danach fragen. Und selbst wenn, ich weiß, was ich gesehen habe. und das kann mir keiner nehmen. Ja, danke für Ihre Offenheit und die Hilfe. Auf Wiedersehen. Hallo? Hallo, Kurt? Bist du da? Ethan! Lyra! Mensch, dich habe ich eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wo bist du gewesen? Das könnte ich dich genauso fragen. Oh, und Meryl, auch schön, dich wiederzusehen. Spaß beiseite. Hast du jetzt etwa, weil du Champ bist, keine Zeit mehr, deine Freunde zu treffen? Ich weiß. Große Verantwortung und so. Aber du warst doch sonst auch immer auf der Suche nach einem neuen Geheimnis, das du lüften kannst. Ich kenne dich lang genug, um zu wissen, dass in dir ein waschechter Abenteurer steckt. Okay. Also, erzähl schon, ich will alles wissen. Das ist eine längere Geschichte. Es ist einiges passiert. Vielleicht können wir später darüber sprechen? Eigentlich bin ich hergekommen, um mit Kurt über die Gerüchte der Sichtung im Steineichenwald zu reden. Im Steineichenwald? Was soll das schon sein? Das ist doch nur ein Wald. Oder habe ich etwas verpasst? Es gibt Gerüchte. Und vorhin habe ich mit einem Zeugen gesprochen. Er behauptet, er habe... Na also, ich wusste doch, dass ich sie noch in der Schmiede liegen hatte. Hier, bitteschön. Deine Bestellung ist fertig. Ich finde, ich habe mich mit diesen Pokobällen mal wieder selbst übertroffen. Hoffentlich erweisen sie dir einen guten Dienst. Oh, vielen Dank, Kurt. Nanu, Clarin, mein Junge, du auch hier? Du hast mich schon eine ganze Weile nicht mehr besucht. Brauchst du etwa Nachschub? Ja, Kurt, es ist wirklich schon lange her seit meinem letzten Besuch. Aber nein, heute nicht. Ich bin aus einem anderen Grund hier. Und bitte, nenn mich doch Ethan. Ich mag den Namen Clarin nicht wirklich. Ach, mein Junge. Ich kenne dich eben schon so lange und ich bin nicht mehr der Jüngste. Wie soll ich denn da mithalten? Die Jugend mit all den Spitznamen und Neuerungen. Und Champ bist du jetzt auch noch geworden. Ich nehme an, meine Pokebälle haben dabei keine unerhebliche Rolle gespielt, nicht wahr? Echte Handarbeit ist eben etwas ganz Besonderes. Du musst wissen, die Herstellung von Pokebällen liegt schon seit Generationen in der Familie. Wir haben diese Schmiedekunst perfektioniert und keiner kann uns das Wasser reichen. Nicht, wenn es um Pokebälle geht. Genau darüber wollte ich mit dir reden. Ha, ich wusste es doch. Du brauchst doch eine Ladung neuer Pokebälle. Was hast du denn für Aprikokos dabei, aus denen ich dir etwas Schönes zaubern kann? Eigentlich habe ich nicht die Pokebälle gemeint, sondern deine Familie. Ich interessiere mich für die Geschichte des Wächters. Wächter? Ist das neue Geheimnis, dem du auf der Spur bist, Ethan? Ich wusste doch, du bist nicht ohne Grund hier. Ja, also der Wächter. Es war damals mein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater, der den Wächter gesehen hat. Das, was man sich aktuell mal wieder erzählt, sind doch alles nur Hirngespinste von verwirrten Menschen, die zu viel Sonne abbekommen haben. Die reden viel, wenn der Tag lang ist. Ja, nein. Kurt, wie war das denn jetzt damals bei deinem deinem Vorfahren? Also, du musst wissen, Clarin. Meine Familie hat damals die Pokéballschmiedekunst nach Johto gebracht. Und dadurch standen wir im regen Austausch mit Schmieden aus anderen Regionen. Einer dieser Schmiede brachte meinem Ur-Ur-Ur-Urgroßvater als Dank für die gemeinsame Arbeit einen Pokéball mit, der angeblich vom größten Pokéballschmied stammt, den es je gegeben hat. In meiner Familie erzählt man sich, dass von dem Punkt an, wo er den Pokéball besaß, er in der Lage war, den Wächter zu beschwören. Das Pokémon in diesem Ball besitzt scheinbar die Macht, den Wächter zu rufen. Seit Generationen wird dieser Pokéball nur in meiner Familie weitergegeben. Allerdings war es seit meinem Vorfahren keinem mehr möglich, den Pokéball zu öffnen. Das Wissen über sein Geheimnis ist einfach über die Jahre verloren gegangen. Ist das wahr? Aber das würde ja bedeuten, dass du nun im Besitz dieses Pokéballs bist? Natürlich. Aber für mich ist es nichts weiter als ein Familienerbstück. Es ist mir nicht möglich, ihn zu öffnen. Ich habe es versucht. Ha, oh. Möchtet ihr ihn sehen? Ja! Entschuldigt mich einen Moment. Jetzt verstehe ich, was du hier machst. Mit dieser Art von Mysterien beschäftigst du dich nun also? Ja, schon. Ich weiß nicht, wie genau es dazu gekommen ist, aber irgendwie ziehen die Mysterien mich an. Schon auf meiner Arena-Reise hatte ich mit vielen Geheimnissen und mysteriösen Pokémon zu tun. Ich glaube, da hat es wohl angefangen. So, da ist er. Schaut doch nur, wie wunderschön er ist. Der sieht aber wirklich schon sehr alt aus. Und dennoch glänzt er Gold und Silber. Diese Zeichen da, weißt du, was sie bedeuten? Angeblich sind es die Initialien des größten Pokéballschmiedes. Das war wohl seine Art, sein Werk zu kennzeichnen. Und welches Pokémon beinhaltet er? Das kann ich dir leider nicht sagen. Dieser Ball ist seit Generationen verschlossen. Dürfte ich ihn mir einmal aus der Nähe ansehen? Hier, bitte. Sei aber vorsichtig damit. Der Ball des größten Pokéballschmieds. Kurz? Der Ball scheint von innen heraus zu pulsieren. Soll das so? Was? Zeig her. Du hast ja recht. Das habe ich so noch nie erlebt. Irgendwie... Hört ihr das? Diese Stimme. Ich höre es auch. Das kommt von draußen. Das ist der Wald. Kurt! Los, hinterher! Im Steineichenwald herrscht Unruhe. Seht doch nur der Wald. Was ist da bloß los? Der Steineichenwald scheint auf den Pokéball zu reagieren. Ob das deinem Vorfahren auch passiert ist? Ich weiß es nicht. Aber könntet ihr dem vielleicht auf den Grund gehen? Natürlich, Kurt. Hier, Clarin, der Pokéball, nimm ihn. Du kannst damit als Trainer vermutlich eh viel mehr anfangen als ich. Und so muss er nicht weitere Jahre im Schrank verstauben. Meine Vorfahren hätten es so gewollt und es scheint Schicksal zu sein, dass der Pokéball gerade in eurem Beisein reagiert hat. Aber wo sollen wir anfangen zu suchen? Tief verborgen im Steineichenwald steht ein Schrein. Er wurde damals zu Ehren des Wächters errichtet und steht auch heute noch auf eben jener Lichtung. Ich selbst habe den Schrein schon oft besucht und nach dem Wächter Ausschau gehalten. Aber bei mir hat der Pokéball bisher nie auf diese Art reagiert. Na komm schon, Ethan. Das Abenteuer wartet. Das befürchte ich auch. Und? Was hältst du von dieser Wohnung, Schatz? Sieht nett aus. Ach, sei doch nicht so gleichgültig. Immerhin muss die Wohnung nicht nur mir gefallen. Wir werden dort zusammenleben. Du hast ja recht. Ich finde sie gut. Die Wohnung ist gut geschnitten und die Zimmeraufteilung passt. Und sie ist auf jeden Fall groß genug, um ein Kind darin aufzuziehen. Ich gehe doch recht in der Annahme, dass sie deshalb nach einer neuen Bleibe suchen. Sicher, sogar groß genug für zwei Kinder. Bestimmt, aber erst einmal sollten wir uns darauf konzentrieren, dem ersten gute Eltern zu sein, wenn es da ist. Mach dir keine Sorgen, wir werden das schon hinbekommen. Als Team. Ich werde mein Bestes geben, dem Kind alles mit auf den Weg zu geben, was ich weiß und was es wissen muss, um später einmal ein erfolgreiches Leben zu führen. Und du bist dir sicher, dass wir nicht das Geschlecht wissen wollen? Ganz sicher. Das wird eine Überraschung, mein Lieber. Wie sollen wir dann Klamotten und die Farbe des Zimmers wählen? Wir können es doch nicht einfach rot oder blau streichen, ohne zu wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Sei nicht so ein Kontrollfreak, Giovanni. Wir haben noch massenhaft Zeit. Und es ist doch egal, welche Farbe das Zimmer bekommt. Nicht jedes Mädchen mag gern rot. Also ich finde, rot steht dir aber ganz ausgezeichnet. Charmeur. Und jetzt hör auf zu flirten und konzentriere dich auf das Wesentliche. Familienbildung? Und Wohnungssuche. Um genug Platz für das Baby zu haben. Also, nehmen wir sie? Ich weiß noch nichts. Mir gefällt die Wohnung wirklich gut und sie ist zu perfekt, um wahr zu sein. Ich weiß nur nicht, ob wir uns das finanziell leisten können. Ich habe die Maklerin vorhin über den Preis sprechen hören. Hey, Athena. Das sollte wirklich deine geringste Sorge sein. Wenn dir die Wohnung gefällt, werde ich mit der Maklerin über einen möglichen Kauf sprechen. Sie soll die Papiere soweit vorbereiten und dann können wir sicherlich schon nächsten Monat einziehen. Aber das geht doch nicht. Woher nimmst du das ganze Geld? Wir können uns doch nicht schon vor der Geburt verschulden. Keine Sorge. Das Familiengeschäft ist sehr lukrativ. Oh, was macht deine Familie denn? Ich dachte immer, du hättest keinen Kontakt zu ihnen. Ich meine, du sprichst nie über sie. Ich habe nicht die gleichen Ansichten wie meine Mutter, wenn es um die Führung der Firma geht. Aber Familie ist Familie. Die kann man sich nicht aussuchen. Wohl wahr. Tut mir leid, dass ich nachgefragt habe. Du magst wirklich nicht über sie reden, oder? Ich würde es tatsächlich bevorzugen, dieses Thema zu meiden, wenn das möglich wäre. Ich verstehe das. Aber ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Das sollst du wissen. Danke. Ma'am, wir würden die Wohnung gerne kaufen. Das ist wunderbar. Bereiten Sie die nötigen Unterlagen vor, dann komme ich morgen zu Ihnen ins Büro zur Vertragsunterzeichnung. Natürlich, Sir. Ich mache alles für Sie fertig. Sie werden es nicht bereuen. Das ist eine der besten Wohnungen in ganz Vertania City. Kann ich sonst noch etwas tun? Wir würden gern so bald wie möglich einziehen. Machen Sie das einfach möglich. Oh, danke, Darling. Ich freue mich, dass wir endlich diesen gemeinsamen Schritt gehen. Ich auch, aber könntest du das mit den Spitznamen sein lassen? Lass mich darüber nachdenken. Ich denke, nein. Das war die vorletzte Kiste. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass am Ende alles so schnell geht. Aber schau dich nur um. Das ist jetzt unser Zuhause. Fühlt sich noch nicht so heimisch an. Wir sollten mit dem Auspacken beginnen. Ich möchte ungern die Nacht zwischen Umzugskartons verbringen. Ich hole noch schnell die letzten Sachen aus dem Wagen. Warte bitte mit dem Auspacken, bis ich wieder da bin. Dann können wir das gemeinsam machen. Okay. Ja, wenn du meinst. Gemeinsam macht es sowieso mehr Spaß. Na, ich könnte ja zumindest schon mal alle Kisten in die jeweiligen Räume bringen. Die Kiste mit Giovannis Büchern gehört sicherlich ins Wohnzimmer. Boah, ey, die steht aber auch blöd im Weg rum. Boah, ganz schön schwer. Hat der da Ziegelsteine drin? Oh, verdammt. Hä? Was ist denn das? Das sind aber keine Bücher. Das sind alte Akten. Oh Mann, ich sollte das besser schnell wieder zusammenräumen, bevor Giovanni sieht, dass ich seine Sachen hier überall auf dem Boden verteilt habe. Er wird sicher nicht begeistert sein. Das sind alte Berichte und Protokolle. Operationsbeschreibung von... Von was? Team Rocket? Wie? Woher, Giovanni? Was ist das hier? Beschreibungen, wie Pokémon erzogen werden sollten. Ist das auf dem Bild etwa Giovanni? Oh, wie jung er aussieht. Und die Frau neben ihm, sie sieht ihm sehr ähnlich. Ob sie verwandt sind? Das würde erklären, warum er Team Rocket so sehr verachtet. Wenn seine Familie... So, das war's. Dann wollen wir mal mit dem Auspacken anfangen. Wie sieht es hier denn aus, Athena? Oh, tut mir leid. Ich dachte, ich könnte zumindest schon einmal die Kisten vorsortieren. Was hast du da? Athena, was hast du getan? Gib das her! Ich wollte das nicht. Die Kiste ist beim Hochheben kaputt gegangen und ich wollte gerade alles wieder einräumen. Was hast du gesehen? Nichts. Was ist das alles? Das geht dich nichts. Es ist nicht von Interesse. Vergiss es einfach. Aber... Nein. Ich möchte nicht darüber sprechen. In Ordnung. Ich vertraue dir, Giovanni. Aber wenn es etwas gibt, über das du mit mir sprechen möchtest... Wir sollten anfangen auszupacken und den Zwischenfall einfach vergessen. Ich gehe schon mal und fange in der Küche an. Ich hoffe, eines Tages bist du bereit, mit mir zu sprechen. Ich liebe dich, Giovanni. Und egal, wer deine Eltern sind und was sie getan haben, du bist nicht wie sie. Du bist ein guter Mensch und ich werde immer an deiner Seite sein. Spürst du das auch, Ethan? Der Wind wird immer stärker. Und irgendwie ist das hier echt unheimlich. Ganz ruhig, Meryl. Uns passiert schon nichts. Stimmt, der Steinerchenwald wirkt ganz anders, als ich ihn sonst in Erinnerung habe. Alles wirkt lebendiger, als wäre der Wald aus einer langen Ruhe erwacht. Ich glaube, da hinter der Wegbiegung müsste der Schrein sein. Ja, du hast recht. Ich kann ihn bereits durch die Bäume hindurch sehen. Das ist faszinierend. Um uns herum tobt der Wind. Und hier ist alles ruhig. So als wären wir im Auge des Sturms. Das muss am Schrein liegen. Wenn er für den Wächter errichtet wurde, hat er sicherlich eine besondere Aura. Damit magst du sogar recht haben. Na, dann wollen wir mal schauen, ob dieser Pokéball uns sein Geheimnis verrät. Oh, ich kann's kaum erwarten. Wächter des Waldes, ich rufe dich! Nichts. Irgendwie hatte ich erwartet, dass etwas passiert. Vermutlich haben wir was falsch gemacht. Immerhin wissen wir nicht, wie diese Macht funktioniert. Im Grunde wissen wir nicht mal, ob der Pokéball wirklich eine Verbindung zu dem Schrein und seinem Wächter hat. Aber der Wald, das kann kein Zufall gewesen sein, Ethan. Das muss etwas bedeuten. Wir müssen herausfinden, was. Genau. So schnell gebe ich nicht auf. Schau mal hier, diese Inschrift auf dem Schrein. Nimm dich in Acht, wenn die Stimme des Waldes erwacht. Das ist doch eindeutig ein Beweis dafür, dass wir auf der richtigen Spur sind. Vielleicht. Oh, hier ist eine Vertiefung im Holz. Genau die richtige Größe für... Ob hier wohl der Pokéball reingehört? Ethan... Du kennst doch die Gerüchte über diesen Schrein, nicht wahr? Ich habe gehört, der Wächter hole jeden, der damit Unfug treibt. Tu bloß nichts Unbedachtes. Es wird schon nichts Schlimmes passieren. Na gut, versuchen wir es. Hä? Was passiert hier? Dieses Licht. Der Schrein leuchtet. Was bedeutet das nur? Ethan, schau! Das ist doch... Ja, ein Pokémon? Der Pokéball hat sich geöffnet. Ja, ja, du hast recht. Aber welches nur? Warte, ich habe meinen Pokédex dabei. Celebi, das Zeitreise-Pokémon. Celebi wird als Hüter des Waldes verehrt und taucht dort auf, wo es schöne Wälder gibt. Bäume und Wiesen wuchern, wenn es in der Nähe ist. Wenn Celebi in einem Wald verschwindet, lässt es laut Legende ein Ei aus der Zukunft zurück. Ich glaube, davon habe ich schon einmal gehört. Ethan, meinst du, Celebi war die ganze Zeit in dem Ball? Ich denke schon. Und wenn es tatsächlich schon so lange in dem Ball ist, dann muss es schon ziemlich alt sein. Ethan, schau mal. Dieses Celebi sieht ganz anders aus als das in deinem Pokédex. Ob das an seinem Alter liegt? Vielleicht ist es auch einfach eine besondere Form eines Celebi. Schau, was tut es da? Es tanzt? Hörst du diese Stimme? Ist das die Stimme des Waldes? Die Stimme des Waldes? Was stand noch gleich auf dem Schrein? Nimm dich in Acht, wenn... Athena? Ja? Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich jetzt weg bin. Ich will mal schauen, wie weit Sie mit dem Bau der neuen Arena von Vertania City sind. Immerhin machen Sie in den Nachrichten sicher nicht grundlos so einen furchtbaren Wirbel um den Neubau. Viel Spaß. Ich bin gespannt, wer der neue Arenaleiter werden wird. Erst muss die Arena fertig werden. Ich glaube nicht, dass Sie schon einen Kandidaten haben. Du könntest dich bewerben. So funktioniert das normalerweise nicht. Arenaleiter werden ausgesucht und müssen erst in einer Prüfung beweisen, dass sie der Position würdig sind. Aber wer weiß, Vertania Citys bisheriger Arenaleiter scheint keinen Erben zu haben. Na dann, viel Spaß trotzdem. Bis später. Meister Giovanni, Sie müssen unbedingt sofort ins Team Rocket Hauptquartier kommen. Es gibt Neuigkeiten zu der Expedition nach Guyana und Ihre Mutter möchte mit Ihnen über einige Dinge sprechen. Sie sollen Ihre Kontakte nutzen und sich nützlich machen, indem Sie Ihre Fühler ausstrecken und einen geeigneten Forscher finden, der eine solche Expedition leiten könnte. Natürlich ist das alles streng geheim und besagter Forscher muss vertrauenswürdig sein. Also kommen Sie einfach vorbei, dann können die Details besprochen werden. Und beeilen Sie sich, ich meine, immerhin müssten gerade Sie wissen, dass mit Madame Boss nicht zu spaßen ist. Meister Giovanni? Ich glaube, Sie haben sich verwählt. Sie sind nicht Meister Giovanni, verdammt! Was zur Hölle? Das kann doch nicht. Athena, ich bin's nochmal. Ich hab mein Telefon vergessen. Athena? Was ist los? Ist das mein Telefon? Ja. Du bist rangegangen? Ja, ich dachte, ich... Nein, du hast nicht gedacht! Aber wer war es denn? Keine Ahnung. Ein junger Mann, er hat nach dir gefragt. Es ging um irgendeine Expedition. Und Team Rocket. Gib mir das Handy! Nein, Giovanni, ich verstehe das nicht. Warum ruft dich ein Mitglied von Team Rocket an? Warte! Oh, dieser Junge sagte, deine Mutter wolle dich sprechen. Madame Boss, die Anführerin von Team Rocket ist deine Mutter? Ja. Das ist... Ich meine... Ich habe bereits vermutet, dass deine Familie irgendeine Verbindung zu Team Rocket hat. Aber so... Du hättest gar nichts davon wissen sollen. Es ist nicht so, dass ich besonders gut mit ihr auskomme. Wir haben unterschiedliche Ansichten über einige Dinge, allen voran darüber, wie sie Team Rocket führt. Sie ist der Untergang von Team Rocket, wenn es so weitergeht und niemand etwas dagegen unternimmt. Du bist ebenfalls Mitglied von Team Rocket? Mehr oder weniger. Es ist das Familiengeschäft, aber bei dem Führungsstil meiner Mutter muss man sich regelrecht dafür schämen, Mitglied dieser Gruppe zu sein. Ich meine, unter der Führung eines anderen könnte Team Rocket in einem ganz neuen Licht erstrahlen. Wäre ich an der Spitze dieser Organisation, wäre einiges anders. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben. Aber ich verstehe deine Sorge. Und was hast du nun vor? Ganz einfach. Ich werde ihren Posten übernehmen. Team Rocket braucht dringend einen Wechsel in der Führungsebene. Und diese Expedition, die sie plant, das könnte der Schlüssel sein. Vielleicht hat sie endlich einen Fehler gemacht, der es mir ermöglicht, sie von ihrem Thron zu stoßen. Und wie willst du das machen? Ich meine, Team Rocket. Ist das dein Ernst? Willst du das wirklich machen? Diese Leute haben nicht den besten Ruf. Unter meiner Führung wird Team Rocket nicht mehr das Gleiche sein. Ich bin überzeugt, du hast nur die besten Absichten im Sinn. Und wenn es das ist, was du für richtig hältst... Giovanni, dein Traum ist mein Traum. Und deine Leidenschaft ist meine Leidenschaft. Natürlich unterstütze ich dich so gut es geht. Aber was hat es denn mit dieser Expedition überhaupt auf sich? Nun, es geht um eine Kundschaftermission nach Guyana. Viele nennen dieses Fleckchen Erde auch Niemandsland oder Ferneiland. Das Ziel der Expedition ist die Suche nach einem längst vergessenen Pokémon. Ah, das Baby. Ich glaube, es kommt. Das Baby? Ja, das Baby. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Junge, du bist noch zu jung. Irgendwann werde ich dich den Umgang mit Pokémon lehren, aber vorher übe dich in Geduld. Aber Papa, ich will jetzt Pokémon trainieren. Jetzt noch nicht. Ich werde der Beste von allen werden. Wir werden sehen. Ich werde dich stolz machen. Silber, mein Junge. Wenn du alt genug wirst, werde ich dich trainieren und du wirst lernen, was es bedeutet, ein Mitglied von Team Rocket zu sein. Ich werde härter trainieren als jeder vor mir. Und dafür werde ich schon sorgen. Und warum kann ich dann noch nicht mit dem Training beginnen? Weil du, mein Sohn, noch nicht bereit bist. Aber bald. Ich werde das mächtigste Pokémon fangen und dann kann mich keiner schlagen. Es kommt nicht nur auf die Stärke deiner Pokémon an. Ein Pokémon ist nur so stark wie sein Trainer. Und ein Trainer ist nur so stark wie seine Pokémon. Es ist wichtig, sie mit harter Hand zu führen und ihnen zu zeigen, dass sie für dich kämpfen. Zeige ihnen gegenüber niemals Schwäche. Pokémon folgen keinen schwachen Trainern. Das werde ich. Dann werde ich dir zeigen, wie du die Pokémon zu Werkzeugen auf deinem Weg zum Erfolg machst. Super! Aber Giovanni, ich dachte, wir wollten warten, bis er älter ist. Er ist unser Sohn, Athena. Er ist doch noch so jung. Er ist stark. Und er wird mit dem richtigen Training nur umso stärker werden. Er wird eine Bereicherung für Team Rocket sein. Ich werde der größte Trainer aller Zeiten. Das verspreche ich, Paps. Ich werde dich nicht enttäuschen. Das weiß ich, denn du bist mein Sohn und Versagen gibt es in unserer Familie nicht. Wo sind wir? Wo ist Meryl? Und wo ist der Steineichenwald hin? Er ist verschwunden. Nein, verschwunden ist er wohl kaum. Sind wir vielleicht einfach an einem anderen Ort gelandet? Das ist echt komisch, Ethan. Lyra, kannst du auf deinem Pokécom nachschauen, wo wir uns befinden? Klar. Eine Sekunde. Hä? Im Radio meines Pokécoms geben sie ein Datum von vor 3 Jahren durch. Das kann doch gar nicht sein. Aber es ist so. Ja, ja, bei mir ist es das Gleiche. Mein Pokécom spinnt total. Das ist weder das richtige Jahr noch der richtige Ort. Celebi, hast du etwa... Der Pokédex sagt, du seist ein Zeitreise-Pokémon. Hast du mit uns etwa eine Zeitreise gemacht? Jetzt macht alles Sinn. Celebi ist hierfür verantwortlich. Es hat uns mit sich in die Vergangenheit gezerrt. Aber warum? Wo sind wir hier eigentlich? Laut Karte... irgendwo auf Route 22. Wir sind in Kanto? Scheint so. Ich frage mich, ob... Schau, da ist jemand, Ethan. Komm, wir gehen mal hin. Lieber nicht. Die scheinen sich zu streiten. Vielleicht bleiben wir erstmal etwas auf Abstand. Kennen wir den nicht? Stimmt. Das ist doch Silber. Ja, genau. Nur wer ist der andere? Ich könnte schwören, ihn schon mal irgendwo gesehen zu haben. Und jetzt leise, sonst bemerken sie uns noch. Die Stärksten. Du hast zu mir gesagt, wir wären die stärksten Menschen auf der ganzen Welt. Und jetzt lässt du das alles fallen? Was soll denn jetzt aus uns werden? Silber, mein Sohn. Du lässt uns alle im Stich. Unsere Familie, das Team, mich. Und das alles nur, weil du einmal verloren hast? Ohne meine Niederlage zu akzeptieren, kann ich nicht nach vorne blicken. Ich werde mich eine Weile in die Einsamkeit zurückziehen, um dann ein noch stärkeres Team zu gründen. Ein stärkeres Team? Was gibt es denn Stärkeres als Team Rocket? Team Rocket wurde zerschlagen. Von der Hand eines Kindes. Team Rocket war nicht perfekt. Team Rocket fehlte das, was dieser Junge besitzt. Eine Stärke, die wir zuvor nicht kannten. Wo ist denn jetzt bitte deine Stärke? Du hattest so viele Leute um dich versammelt und trotzdem konnte uns ein einzelnes Kind im Alleingang besiegen. Durch die vereinten Kräfte von vielen entsteht eine neue, noch größere Macht. So funktioniert ein Team. Das ist seine wahre Stärke und die mögliche Stärke von Team Rocket, wenn wir das lernen, was diesem Jungen zum Sieg verhalf. Ich konnte das Potenzial meiner vielen Untergebenen nicht voll mobilisieren und ausschöpfen. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem ich mit einem neuen, viel stärkeren Team Rocket zurückkehre und uns endlich zum Sieg verhelfe. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe kein Wort von dem, was du hier sagen willst, Paps. Irgendwann wirst auch du das verstehen. Und ich will's auch nicht verstehen. Ich hoffe, ich werde nie so wie du. Selbst Mama hat Team Rocket die Treue bis zum Tod geschworen. Solange du dich hinter all deinen Untergebenen verstecken kannst, tönst du groß herum, aber auf dich alleine gestellt bist du ein Schwächling. So jemand will ich niemals werden. Aus mir soll ein starker Trainer werden. Ich werde ganz alleine stark werden. Ganz alleine. Ich hoffe, du wirst nicht dieselben Fehler machen, wie ich sie gemacht habe. Ey, wer seid ihr denn? Habt ihr uns etwa belauscht? Hä? Ja, nein. Nein, natürlich nicht. Euch werde ich auch eines Tages vernichten. Ich werde es allen zeigen. Meinem Vater und der ganzen Welt. Silber. Was willst du? Starr mich nicht so an. Hä? Was hat der denn für ein Problem? So ein Fiesling. Das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern. Aber ich glaube, ich verstehe nun, warum er so geworden ist. Aber worüber haben die beiden geredet? Was hat das alles zu bedeuten? Team Rocket zum Comeback verhelfen? Hey, Lyra. Warte mal eine Sekunde. Ich erinnere mich, woher ich diesen Mann kenne. Damals war ich selbst noch ziemlich klein. Aber es war ganz groß in den Medien. Dieser Mann, das ist Giovanni. Er war damals Arenaleiter von Vertania City und hat seine Arena als Hauptquartier von Team Rocket genutzt. Stimmt. Ich habe gehört, dass Team Rocket vor 3 Jahren von einem Jungen aus Kanto in die Knie gezwungen wurde. Das war dann wohl Rot. Dann sind wir also tatsächlich 3 Jahre in der Vergangenheit gelandet? Celebi, warum hast du uns hergebracht? Oh, das ist genau wie vorhin. Ist er das? Ja, ich glaube schon. Warten wir noch ein wenig, bis er in unsere Richtung kommt. Dort hinten sind ziemlich viele Leute. Das ist vermutlich am sinnvollsten. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir sollten besser nicht auffallen. Ansonsten hätten wir ja auch gleich unsere normalen Uniformen anziehen können. Apropos, findest du es nicht auch schrecklich langweilig, dass es die Uniform nur in Schwarz gibt? Ich finde, in Weiß wäre sie... Sei ruhig. Ich glaube, er kommt. Oh, du hast recht. Angenehm warm für diese Jahreszeit. Nicht wahr? Was? Reden Sie mit mir? Das Jahr neigt sich langsam und gemächlich dem Ende entgegen. Eigentlich sind die warmen Zeiten des Sommers und des Lebens vorbei. Und dennoch haben wir solch angenehme Tage wie heute. Warme Lichtblitze der wärmespendenden Sonne, während zeitgleich die Blätter fallen und das Leben anfängt einzuschlafen. Was wollen Sie von mir? Wenn Sie mir eine Lektüre verkaufen wollen, ich habe kein Interesse. Ich glaube, da täuschen Sie sich gewaltig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie Interesse haben. Ich habe keine Zeit für so einen Mist. Lassen Sie mich in Ruhe. Ach, wäre es nicht schön, wenn ewig Sommer wäre? Wenn ewig das Leben sprießen würde, sowohl für Pokémon wie auch für uns Menschen. Was haben wir denn hier? Die genetische Zusammensetzung eines Pokémon ist wesentlich komplizierter als die genetische Zusammensetzung eines Menschen. Worin sich der Mensch aber im Wesentlichen vom Pokémon unterscheidet, ist, dass das Konstrukt, was allgemein als die Seele bekannt ist, ein undefinierbares Etwas ist. Pokémon, die in ihrer Beschaffenheit Rückschlüsse darauf zulassen, dass das Fundament ihrer Seele, aus der von der Devon Corporation als Endlosenergie... Ist das... Wie seid ihr an diese Unterlagen gekommen? Das ist... Das ist eine ihrer vielen Ausarbeitungen. Um genau zu sein, haben wir Kopien all ihrer aktuellen Forschungen in unserem Besitz. Was? Aber... Unserer Meinung nach sind Sie eines der größten Genies unserer Zeit. Und wer sind Sie? Sie haben sicherlich schon von uns gehört. Wir sind Team Rocket. Madame Boss, unsere Anführerin, hat Interesse an Ihnen und Ihren Forschungen. Pah, also ich wusste doch, dass mich etwas an eurer ganzen Aufmachung gestört hat. Den Gestank von euch Mistkerlen riecht man schon meilenweit. Und ich wiederhole mich nur ungern. Lasst mich in Ruhe. Also, wollen Sie nicht Ihre theoretischen Ideen einmal in der Praxis ausprobieren? Niemals. Das wäre äußerst unmoralisch. Nicht nur den Pokémon, sondern generell dem Konzept des Lebens gegenüber. Ach, wie schön. Genau mit so einer Antwort haben wir gerechnet. Wissen Sie, manchmal muss man die Menschen auch einfach zu ihrem Glück zwingen. Hier. Mit dem Inhalt dieses Koffers können Sie sich alles leisten, wovon Sie jemals geträumt haben. Und noch mehr, seien Sie kein Narr und... Seht ihr den Turm dort? Das ist der Geisterturm. Ein Friedhof ausschließlich für Pokémon. Zumindest bis jetzt. Wenn ich euch allerdings noch einmal hier sehe, dann gnade euch Arceus. Sie drohen uns. Was wollen Sie denn tun? Uns mit einem Reagenzglas... Verdammt, er ruft die Bullen! Du Elender! Los, Rückzug! Ja, schnell weg hier! Und dann hat er zum Telefon gegriffen und... Ihr lasst euch von einem schmalgesichtigen Forscher verjagen? Aber was hätten wir denn tun sollen? Er hat die Polizei gerufen. Wir wären sicherlich erwischt worden. Ihr seid Mitglieder von Team Rocket! Wenn ihr wirklich wahrhaftig für Team Rocket lebt, seid ihr auch bereit, für Team Rocket zu sterben. Ein paar Jahre im Gefängnis sind nichts im Vergleich zum Wohl des gesamten Teams. Ja, das sagen Sie so leicht. Aber Sie haben auch den Schutz der Anonymität. Sei still, du Trottel. Was er meinte war... Ruhe! Ich habe genug gehört. Aber... Ihr seid ab sofort vom Dienst suspendiert. Was? Das können Sie doch nicht machen. Von uns gibt es Fahndungsfotos. Die Polizei sucht nach uns. Das hättet ihr euch vorher überlegen sollen, bevor ihr eure widerlichen Münde aufgemacht habt. Schafft sie weg. Ich will diesen Abschaum nicht mehr sehen und lass ein Simsala holen, um ihnen die Erinnerungen zu löschen. Gib uns noch eine Chance. Bitte. Wir wollen ja nicht, dass sie plaudern. Habt Erbarmen. Wir machen das wieder gut. Wir versprechen es. Mutter. Siehst du denn nicht, dass du mit deiner Art, diese Organisation zu leiten, sie systematisch zugrunde richtest? Zügel deine Zunge, Sohn. Mutter, vor dir habe ich keine Angst. Von dir geht die Macht nicht aus. Stattdessen versteckst du dich im Schatten und schüttest die Befehle nur so über deine Handlanger. Wie sollen die Rüpel vernünftig agieren, wenn du sie nicht vernünftig leitest? Du klingst genauso töricht wie dein Vater. Seit deiner Geburt erinnerst du mich an ihn. Du bist kein bisschen besser als er. Und du bist kein Stück besser als die Rüpel, die du gerade abgestraft hast. Nein, ich würde sagen, du bist sogar noch lächerlicher als sie. Wie war das mit deiner Suche nach diesem mysteriösen Pokémon? War es nicht deine eigene Fahrlässigkeit, die Agentin Miyamoto hat umkommen lassen? Wie kannst du es wagen? Wenn Großvater noch leben würde, dann... Genug! Das war's. Ich weiß, wir haben diese Gespräche schon oft geführt, aber das ist jetzt genug. Zu viel ist zu viel. Lange habe ich geglaubt, dass ich die Organisation eines Tages an dich übergeben werde, wenn meine Zeit gekommen ist. Aber meine Meinung hat sich nun geändert. Mutter? Mit dem heutigen Tage enterbe ich dich aus dem Vermächtnis von Team Rocket. Direkt morgen früh werde ich innerhalb der Vorstände kommunizieren, dass du keine Befehlsgewalt mehr innerhalb von Team Rocket hast. Das kannst du nicht machen! Oh, doch! Das kann ich sehr wohl! Und nun verschwinde. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Du bist eine Schande für die ganze Familie. Mutter! Verschwinde! Und was mache ich nun? Ich brauche einen Plan. Meine Mutter kann doch nicht ernsthaft glauben, dass ich einfach so meine Sachen packe und aus ihrem Leben verschwinde. So einfach wird sie mich ganz sicher nicht los. Habt Erbarmen! Bitte! So, ihr seid also die beiden Luschen. Na, dann holen wir mal das Simsala. Das war's dann mit uns. Ja, war nett, dich gekannt zu haben. Darf ich euch unseren wohl talentiertesten Mitarbeiter vorstellen? Sagt Hallo zu Simsala! Noch ein paar letzte Worte. Also, wenn du so fragst... Sierra, bevor wir uns gegenseitig vergessen, will ich dir noch etwas gestehen. Ich habe letztes Jahr... Stopp! Was? Meister Giovanni? Wenn das nicht der Mann mit der eisernen Maske ist. Vicious. Dass man dich nach all den Jahren immer noch zu diesem Dienst degradiert hat. Eine Schande, oder? Was tun Sie hier, Meister Giovanni? Mutter hat es sich anders überlegt. Die beiden sollen doch noch eine Chance erhalten. Was? Davon steht nichts in den Unterlagen. Ich werde einmal kurz Atlas anrufen und... Das würde ich lieber lassen. Es handelt sich um eine geheime Mission, bei der oberste Diskretion gilt. Ich glaube, wir sollten aber trotzdem... Oberste Diskretion! Ansonsten werde ich gleich ein paar Anrufe tätigen, sodass man dich nicht mehr den Mann mit der Maske nennt, sondern den Mann ohne Erinnerungen. Ja, jawohl. Und ihr zwei, auf die Beine! Ihr kommt jetzt ja, mit mir. Ja. Sofort. Wie sind eure Namen? Sierra, Sir. Viper. Nun dann, Sierra und Viper. Ihr wurdet soeben auserkoren, an einer ganz besonderen Mission teilzunehmen. Eine Mission, die Team Rocket für immer verändern und voranbringen wird. Was will Madame Boss von uns? Wir tun alles. Diese Mission kommt von einer höheren Instanz. Und zwar von mir. Und sie beginnt jetzt sofort. Na los, wir haben nicht viel Zeit. Ich kann es nicht fassen, dass wir das tatsächlich machen. Ach, hab dich nicht so. Wenn wir ganz genau den Plan von Giovanni verfolgen, kann nichts schiefgehen. Aber was ist, wenn jemand dabei verletzt wird? Also jemand Unbeteiligtes. Giovanni hat alles berücksichtigt. Hab ein wenig Vertrauen. Ich meinte uns. Hast du keine Angst, dass wir für ihn nur entbehrlich sind? Wir müssen auf ihn vertrauen. Giovanni ist unsere einzige Hoffnung. In den Augen von Madame Boss sind wir ohnehin Versager. Wir haben doch sowieso innerhalb der Organisation nichts mehr zu verlieren. Und was ist, wenn man die Spuren bis zu uns zurückverfolgen kann? Das wird uns mehr kosten als nur unsere Erinnerung. Oh Mann, wo sind wir hier nur reingeraten? So. Das müsste alles sein. Genug gemeckert. Geben wir Bescheid, dass wir unseren Auftrag ausgeführt haben. Meister Giovanni? Das Objekt ist platziert. Zu Befehl. Und? Was nun? Na, wir teilen uns auf, so wie es Meister Giovanni uns aufgetragen hat. Du gehst nach Orania City und ich... Was? Dort wimmelt es nur so von Polizisten. Wenn du wüsstest, was mein Auftrag ist, wäre dir klar, dass du trotzdem immer noch das Bessere losgezogen hast. Was denn? Lass uns nicht darüber sprechen. Und jetzt schnell. Wenn Giovanni recht hat, haben wir nur noch eine Stunde Zeit, bis sie hier losfliegen will. Lass uns erstmal schauen, dass wir hier wegkommen. Ich erzähle dir gleich alles, was du für deinen Teil der Mission wissen musst. Was ist los? Du siehst so angespannt aus. Brütest du etwas aus? Das kann man so sagen. Hör zu. Ich werde die Organisation übernehmen. Heute. Jetzt. In dieser Stunde. Es muss einfach sein. Ich werde... Du wirst sie umbringen, oder? Ja. Und ich habe nicht viel Zeit. Aber wenn alles so läuft wie geplant, dann wird mit dem heutigen Tage das alte Team Rocket ein für alle Mal Geschichte sein. Sie ist... aber immer noch deine Mutter. Ich weiß. Und das macht es mitnichten leichter, diese Mission auszuführen. Nein, Giovanni, sag das nicht. Sie hat es verdient und wird nun ein für alle Mal für ihre Verbrechen bezahlen. Du hast recht, mein Schatz. Du hattest schon immer recht. Sie muss weg. Du bist die einzige Person, die in der Lage ist, diese Macht sinnvoll zu nutzen. Sie hat in ihrem Job als Anführerin versagt. Es wird Zeit, dass du ihm ein Ende bereitest. Befrei Kanto von ihrem Schmutz. Es wird Zeit, dass sie stirbt. Wann ist es endlich soweit? Athena, ich liebe dich so sehr. Giovanni... Mit dem heutigen Tage wird alles anders. Wenn wir erst die beiden erledigt haben, dann steht Team Rocket nichts mehr im Wege. Es wird die stärkste Kraft werden, die diese jämmerliche Welt je gesehen hat. Die beiden? Es sollen zwei Menschen sterben? Wer ist denn die andere Person? Es gibt einen besonders wichtigen Auftrag, bei dem Mutter versagt hat. Gleich ist es soweit. Sie müsste nun bereits im Hubschrauber sein. Oh Mann, verdammt. Hoffentlich sieht mich niemand. Viper, kannst du mich hören? Bist du auch schon auf Position? Ja, bin ich. Und jetzt quatsch nicht so blöd rum. Ansonsten wirst du wirklich noch entdeckt und die Mission scheitert. Wir können uns keinen weiteren Fehltritt leisten. Beobachte lieber den Himmel. Vielleicht sind sie schon in der Nähe. Halte Sichtkontakt zum Zielobjekt und konzentriere dich auf deine Arbeit. Wir dürfen Meister Giovanni nicht enttäuschen. Ich sehe noch nichts. Und bei dir? Ich sitze schon eine ganze Weile im Auto und habe einen guten Blick auf mein Ziel. Sie ist allein, wie Giovanni es vorausgesagt hat. Alles verläuft nach Plan. Du wirkst so abgeklärt. Belastet dich das denn gar nicht? Ich meine, schließlich ist sie noch ein Kind. Sag mal, geht's noch? Natürlich. Aber was haben wir für eine Wahl? Glaubst du, ein Boss, der uns den Auftrag gibt, neben seiner eigenen Mutter auch noch ein Kind zu beseitigen? Sei still. Sie sind hier. Der Helikopter ist hier. Ich muss los. Du musst warten, bis sie nah genug sind. Ja. Alle müssen es sehen. Ich weiß. Mach bloß keinen Fehler. Ich drücke... jetzt! Sie ist tot! Madame Boss ist tot! Ich kann es nicht glauben! Jetzt verschwinde von da! Schnell! Die Mission ist noch nicht vorbei! Ja, dir noch viel Erfolg bei deinem Teil der Mission. Ich glaube, diese Explosion sollte die Polizei genug ablenken, sodass du nun einigermaßen freie Bahn hast. Hoffen wir es. Ich fahre das Auto vor und platziere den zweiten Sprengkörper. Hoffentlich hat Giovanni recht und wir kommen durch die Ablenkung der beiden Explosionen gut an den sonstigen Polizisten vorbei. Viel Glück. Dir auch. Wir sehen uns später. Nun, dann wollen wir mal. Was war das für ein Auftrag deiner Mutter? Fuji, der Forscher. Wir brauchen ihn zwingend als Expeditions- und Forschungsleiter. Er ist ein ganz außergewöhnlicher Geist und einer der wenigen, die unseren Ansprüchen genügen. Allerdings gibt es für ihn keinen Grund, sich uns anzuschließen. Also schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Explosion, die meine Mutter erwischt, wird das Ablenkungsmanöver sein, um eine zweite Bombe zu platzieren, die dann die Tochter von Fuji eliminiert. Am Ende war dann also meine Mutter doch noch für eine Mission zu gebrauchen. Du bist einfach großartig. In wenigen Minuten wird die Explosion auch im Rocket-Hauptquartier gemeldet werden. Ich werde dort sein und als Erbe und Nachfolger von Madame Boss eine Notfallkonferenz einberufen. Nach diesem Unfall braucht das Team jemanden, der ihnen sagt, was zu tun ist. Am besten, ich beeile mich ein wenig. Nicht, dass jemand auf dumme Gedanken kommt. Und was ist mit Fuji? Alles zu seiner Zeit. Hab ein wenig Geduld. Er hat vor etwa 17 Minuten sein Kind bei einem tragischen und vollkommen willkürlich aussehenden Unfall verloren. Hab etwas Nachsicht mit dem Mann. Wir wären schon sehr gemein, wenn wir ihm nicht ein wenig Zeit geben würden, seinen Verlust zu verarbeiten. Tatsächlich, ich glaube sogar, dass er uns irgendwann selbst aufsuchen wird. Wie kommst du darauf? Ach, du weißt doch, wie diese Wissenschaftler sind. Wenn sie mit ihren begrenzten Mitteln nicht weiterkommen, suchen sie nach jedem Strohhalm, um ihre Forschungen zu finanzieren. Ohne einen Geldgeber wird er auf seinem Weg nicht weit kommen. Und wenn er seine Tochter retten will, muss er nach anderen Optionen Ausschau halten. Und wenn er in der Dunkelheit verzweifelt, sind wir es, die bereits dort auf ihn warten. Oh Mann, wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Verdammt, ist das dunkel hier. Da sieht man ja die Hand vor Augen nicht. Vermutlich haben wir eine erneute Zeitreise gemacht. Wir sind in einer Höhle. Aber wo genau? Der Steineichenwald ist das hier jedenfalls nicht. Warte. Ich schau mal in mein Pokémon. Scheinbar sind wir irgendwo bei den Toyo-Fällen gelandet. Das liegt zwischen Johto und Kanto. Ich wüsste echt zu gern, warum Celebi uns hierher gebracht hat. Aber Ethan, die wichtigste Frage ist doch inzwischen nicht mehr wo, sondern wann wir sind. Scheinbar nur noch einige Monate von der Gegenwart entfernt. Was war das? Psst. Scheinbar sind wir nicht allein. Ethan, schau. Das ist der alte Knacker, der sich eben mit dem Jungen mit dem finsteren Blick gezofft hat. Giovanni, nicht wahr? Ja, aber was macht der hier? Ich meine, in einer dunklen Höhle, irgendwo im Nirgendwo. Ob er sich vor den Behörden versteckt? Aber hatte er nicht zu Silva gesagt, er wolle ein neues, stärkeres Team Rocket aufbauen? Vielleicht ist das hier ein geheimes Versteck. Lyra, wir sind in einer dunklen, kalten, feuchten Höhle. Sonderlich gemütlich ist das hier sicher nicht als Geheimversteck. Da hast du auch wieder recht. Aber was sollte er sonst hier wollen? Alleine? Das schreit doch nach zwielichtigen Machenschaften. Wir müssen näher ran. Vielleicht können wir dann mehr herausfinden. Muss das sein? Ich dachte, Giovanni ist gefährlich. Er ist, oder zumindest war, der Anführer von Team Rocket. Mit dem willst du dich doch nicht etwa anlegen, oder Ethan? Ich will doch nur herausfinden, was Giovanni plant. Verfluchtes Radio. Warum klappt das denn nicht? Lyra, pass auf. Die Steine hier sind verdammt rutschig. Ah, ouch. Ich weiß zwar nicht, was genau dich hierher führt, aber ein Kind wie du hat hier nichts verloren. Los, verschwinde hier! Oder soll ich dir erst Beine machen? Lass sie in Ruhe. Noch ein Knirps. Solltet ihr nicht draußen spielen und euch nicht in düsteren Höhlen herumtreiben? Wer weiß, was euch hier draußen alles passieren könnte. Du bist Giovanni, oder? Der Anführer von Team Rocket. Der war ich. Und du scheinst für dein Alter sehr gut informiert zu sein, mein Junge. Ich weiß genug, um zu erkennen, dass du nichts Gutes im Schilde führst. Dieser Blick. Vor 3 Jahren ist mir schon einmal ein Kind in die Quere gekommen, das mich mit denselben Augen angesehen hat wie du. Noch einmal werde ich nicht von einem Kind geschlagen. Geht besser, bevor ich euch dazu zwinge. Da hast du es, Ethan. Er ist gefährlich. Wer weiß denn schon, was er mit dem Radio für böse Machenschaften plant? Es ist nur ein Radio. Was sollte er damit... Giovanni, was hast du damit vor? Ich versuche, es ans Laufen zu bringen. Und ich war kurz davor, es auch zu schaffen, bevor ich von euch gestört wurde. Das kann unmöglich alles sein. Da muss ich ihr recht geben. Niemand versteckt sich in einer Höhle, nur um Radio zu hören. Wenn ihr mich kurz entschuldigen würdet. Ich habe zu tun. Komm, du blödes Ding. Das hat doch gerade auch schon mal funktioniert. Ethan, was tun wir denn jetzt? Wir können ihn auf jeden Fall nicht einfach gehen lassen. Wir sollten die Polizei... Eine Durchsage von Radio Ducatia. Eine Durchsage von Radio Ducatia. Bürger von Johto und Kanto. Hier spricht Team Rocket. Mit Freuden verkünden wir heute das Ergebnis von 3 Jahren harter Arbeit. Team Rocket ist zurückgekehrt. Wir haben den Radioturm in unserer Gewalt und sind nun auf allen Frequenzen. Was? Giovanni, können Sie uns hören? Wir haben es endlich geschafft. Kommen Sie zu uns zurück und dann bringen wir Team Rocket gemeinsam wieder zurück an die Spitze. Was hat das zu bedeuten? Ich habe Team Rocket doch aufgelöst. Es scheint so, als ob deine Untergebenen da aber anderer Meinung sind. Sie tun ja ganz offensichtlich nicht gerade das, was du ihnen aufgetragen hast. Was wisst ihr schon davon? Ihr seid nur 2 dumme Kinder. Ihr wisst nicht, was Team Rocket mir bedeutet und was ich damals aufgeben musste. Die Auflösung von Team Rocket war das Beste, was du je getan hast. Aber scheinbar hast du deine Untergebenen damals so sehr mit deinen Manipulationen beeinflusst, dass sie auch ohne deinen Einfluss weiter für deine Ideale kämpfen. Vielleicht hast du recht. Mein Einfluss auf Team Rocket ist größer, als ich gedacht hätte. Vielleicht ist es Schicksal, dass ihr mir begegnet seid, um mir die Augen zu öffnen und mir meinen weiteren Weg aufzuzeigen. Was hast du vor? Ich werde mich auf dem Weg nach Ducatia City machen, um dem Ruf meiner Kameraden zu folgen. Das werden wir nicht zulassen. Team Rocket darf nicht zu alter Stärke und Grausamkeit zurückfinden. Was? Willst du mir etwa dazwischenfunken? Nach Ducatia City? Wieso? Er will zu seinem Team zurück. Die Durchsage im Radio. Aber Ethan, denk doch einmal nach. Wenn Team Rocket den Radiosender von Ducatia City besetzt und sie ihren Boss Giovanni ausgerufen haben, hattest du dich um diese Sache nicht eigentlich schon gekümmert, Ethan? Lyra, vergiss nicht, wir sind einige Monate in der Vergangenheit. Mein vergangenes Ich wird sich erst in seiner Zukunft darum gekümmert haben. Oh, oh Mann, ist das verwirrend. Eine Durchsage von Radio Ducatia. Eine Durchsage von Radio Ducatia. Team Rocket ist zurückgekehrt. Giovanni, kannst du uns hören? Wir brauchen dich. Meine alten Kameraden brauchen mich. Ich lasse es nicht nochmal zu so einer Blamage wie vor 3 Jahren kommen. Team Rocket wird wieder auferstehen und sich die Welt untertan machen. Nein, an uns kommst du nicht vorbei. Tritt zur Seite, Junge, oder ich sorge dafür. Ich werde dich aufhalten. Du wirst den Radioturm nie erreichen. Soll das etwa eine Herausforderung sein? Ich habe gehört, du warst Arenaleiter. Von daher werde ich es drauf ankommen lassen. Lächerlich. Ist das etwa dein Pokémon? Das ist mein Freund. Freund? Ist das alles, was du zu bieten hast? Nein, mit diesem Pokémon werde ich nicht gegen dich antreten. Los, Tornupto, du bist dran. Ein Tornupto. Wenn das dein stärkstes Pokémon sein soll, wird das hier ein kurzes Vergnügen. Nidoking! Mach ihn fertig! Tornupto, Flammenwurf! Dunkelklaue! Kopfnuss! Ich dachte wirklich, du hast mehr Biss. Das war doch nicht etwa schon alles. Los! Hyperstrahl! Tornupto, Flammenrad! Noch einmal, Dunkelklaue! Nein! Tornupto! Du hast gut gekämpft. Ruh dich erst einmal aus. Komm zurück. Deine Pokémon sind stark. Man merkt, dass du einst Arenaleiter warst. Und man merkt, dass du nur ein einfacher Junge bist, der glaubt, ein großer Trainer zu sein. Freu dich nicht zu früh. Donphan, du bist dran! Oh, ein Boden-Pokémon gegen mein Nidoking. Gar nicht dumm. Body Slam! Schnell, Donphan, ausweichen! Nidoking, Mega Heat! Und jetzt Walzer! Ich kann nichts mehr sehen. Überall ist Staub. Donphan, wo bist du? Los, Nidoking! Das nutzen wir zu unserem Vorteil! Ich kann nichts sehen. Oh, es wird wieder besser. Huch, was ist denn nun passiert? Wo ist Nidoking hin? Es muss sich eingegraben haben. Donphan, pass auf! Achte auf die Erdbewegungen! Jetzt! Und jetzt Walzer! Du hast mein Nidoking tatsächlich besiegt. Aber das ist erst der Anfang. Kangama! Erdbeben! Donphan, pass auf! Nein! Donphan! Komm zurück. Ich glaube, das ist deine Chance. Los, Garaborn! Du solltest aufgeben. Deine Pokémon sind jämmerlich. Eins schwächer als das andere. Komm, dem zeigen wir es. Fußkick! Kangama, los, zur Seite! Und jetzt, zeig ihm deinen Wutanfall! Pass auf, Scaraborn, Schutzschild! Als nächstes Nahkampf! Hier rüber, los! Zurück! Hättest du dich mal nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt? Immerhin kämpfst du gegen den Champ der Indigo-Liga. Lyra, shh! So, Champ also. Na dann zeig mal, was du kannst, du Knirps. Ich werde deinem Käfer das Fürchten lehren. Los, Kramchef. Davor haben wir keine Angst. Hab ich nicht recht, Scaraborn? Felsgraben. Flieg, Kramchef. Und jetzt, Sturzflug! Scarabon, nimm dich in Acht. Oh, das war haarscharf. Und nun hol aus. Schnapp es dir! Verdammt! Das darf doch nicht wahr sein. Wenn ich das richtig sehe, hast du nur noch ein kampffähiges Pokémon. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem du aufgeben solltest. Ihr seid in der Unterzahl. Meine Pokémon sind überlegen. Noch ist es nicht vorbei. Dass ich nicht lache. Ihr könnt unmöglich noch gewinnen. Ihr seid eben nur Kinder und du nur ein einfältiger Bengel, Champ. Vielleicht hast du recht. Aber ich werde nicht aufgeben und vertraue auf meine Pokémon. Los, Ampharos, gib alles! Ein Elektro-Pokémon. Scheinbar hast du doch ein bisschen Talent. Ampharos, Donnerblitz! Komm zurück. Das war Glück. Es ist nur ein Zufall, dass du den passenden Typ Pokémon dabei hattest. Aber wart's nur ab. Nidoqueen, auf in den Kampf! Oh, ein Nidoqueen! Jetzt sind die Seiten wieder ausgeglichen. Das waren sie nie. Es besteht kein Zweifel daran, dass ich dich besiegen werde und dann steht der Wiederkehr von Team Rocket nichts mehr im Wege. Nein, Giovanni. Deine bösen Machenschaften enden hier und heute. Ampharos, Donnerblitz! Mein Donnerblitz war nicht so effektiv. Wir sollten besser ausweichen. Mit Doppelteam. Ha, Doppelteam. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich das richtige Pokémon getroffen habe. Aber nicht, wenn wir dich zuerst treffen. Los, Ampelleuchte! Los, Nidoqueen, steh auf! Es ist noch nicht vorbei! Nidoqueen sieht echt nicht gut aus. Los, Kraftkoloss, Nidoqueen! Das schaffen wir. Halt dagegen mit Drachenpuls. Du siehst, der Schlag von meinem Pokémon dringt langsam durch deinen Strahl. Bei Pokémon geht es nur um Macht und um nichts anderes. Ethan, er kommt immer näher. Ampharos, ich glaube an dich. Gib alles, wir schaffen das. Du glaubst an dieses Pokémon? Es ist erbärmlich trainiert und deswegen wird es jetzt auch vernichtet werden. Los, Nidoqueen, bring es zu Ende! Du kannst das, Ampharos. Halte durch. Ich habe noch nie jemanden so sehr mit seinem Pokémon als Einheit kämpfen sehen. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Wie kann ein Kind, das noch so grün hinter den Ohren ist, so stark sein? Jetzt versetzen wir Nidoqueen den letzten Stoß. Schick einen Donnerblitz in den Drachenpuls hinein. Nein! Wie ist das möglich? Ampharos, das hast du fantastisch gemacht. Ich wusste, du kannst Nidoqueen besiegen. Was? Ich verstehe das nicht. Wie konnte das erneut passieren? Mit welchen geheimen Tricks hast du das geschafft? Nidoqueen, komm zurück. Wer oder was bist du? Ich habe schon gegen viele Trainer gekämpft. Ich habe gelernt, die Pokémon zu lieben und zu ehren, mit denen ich kämpfe. Du kannst sie nicht einfach nur als Werkzeuge missbrauchen. Das ist unmöglich. Geradezu lächerlich. Pokémon sind keine Freunde, die man verhätscheln kann. So ein Zwerg wie du kann meine Sicht der Dinge eben einfach nicht verstehen. Nein, du bist der, der es nicht verstanden hat. Du hast nicht verstanden, was das Herz der Pokémon wirklich ausmacht. Sie sind lebende und fühlende Wesen und keine Waffen oder Werkzeuge, die du nach deinem Belieben einsetzen kannst. Wie kann das sein? Sollen die letzten 3 Jahre etwa umsonst gewesen sein? Schon wieder macht mir so ein Knirps einen Strich durch die Rechnung. Wie konnte das nur passieren? Ich betrachte meine Pokémon nicht einfach nur als Werkzeuge, sondern als Partner. Ha, Partner. Das kann unmöglich der Grund sein. Pokémon und Menschen sind keine Partner. Pokémon sind Waffen, die in den Händen der Menschen geformt werden können, um ihnen von Nutzen zu sein. Du hast es immer noch nicht verstanden. Die Stärke eines Pokémon hängt auch von seinem Trainer ab. Wenn in Team Rocket alle so denken wie du, ist es kein Wunder, dass ihr gescheitert seid und Rot dich besiegen konnte. Team Rocket. Das letzte Überbleibsel meiner Vision. Es ist alles vorbei. Und dabei hätte dies die große Wiederauferstehung von Team Rocket in all seiner Pracht werden können. Du kannst Team Rocket immer und immer wieder zusammenführen, so oft du willst. Aber es wird immer jemanden geben, der euch aufhält. Diese Schande, erneut von einem Kind besiegt. Ich kann nicht zurückkehren. Solange ich nicht endlich herausgefunden habe, wie ich jemanden wie dich in die Knie zwingen kann. Aber dann, irgendwann komme ich zurück. Wir werden dich nicht gehen lassen. Wir werden die Polizei rufen. Mach dich nicht lächerlich. Au! Stopp! Mist! Erst entkommen! Was machen wir denn jetzt? Wir informieren die Behörden. Vielleicht erwischen sie ihn noch. Hallo? Guten Tag. Polizeistation Vertania City. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, entschuldigen Sie. Ich möchte einen Zwischenfall melden. Ich habe aktuelle Informationen zum Aufenthaltsort von Giovanni. Giovanni? Sie meinen Giovanni wie ein ehemaliger Team Rocket-Anführer, seit Jahren abgetaucht und unauffindbar? Ja, der Giovanni. Kommen Sie am besten sofort zu den Tojo-Fällen. Dort bin ich ihm gerade begegnet, aber er konnte fliehen. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Ein Team ist ein paar Minuten bei Ihnen. Und versuchen Sie nicht, Giovanni zu folgen. Er ist sehr gefährlich. Natürlich, wir warten hier. Danke, bis gleich. Und? Was haben Sie gesagt? Die Polizei ist bald hier. Wir sollen hier auf Sie warten. Gut, ich hoffe, Sie schnappen den Kerl. Der war ja wirklich besessen von seinen Machtgedanken. Ja, und das macht ihn so gefährlich. Er hat vielleicht diesen Kampf verloren, aber wer weiß, was er jetzt anstellen wird. Hallo? Wo um alles in der Welt ist Giovanni bloß abgeblieben? Ob diese Durchsage wohl bis zu ihm durchgedrungen ist? Wir sollten das ausstellen. Egal, wie oft Sie auch nach ihm rufen. Ihr Boss wird nicht mehr kommen. Nicht nach dieser Niederlage. Hoffen wir es. In der Zukunft, die wir kennen, hat er es zumindest nicht getan. Giovanni ist bisher immer noch spurlos verschwunden. Diese Leute können einem fast leid tun. Ihr geliebter Anführer hat sie im Stich gelassen. Außerdem bekommt sie später ja noch von dir eins auf die Mütze. Warte, du bist ja hier. Aber wer kümmert sich denn dann um die Leute von Team Rocket im Radioturm? Du kannst schließlich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, oder? Ich denke schon. Mein vergangenes Ich müsste jetzt im Radioturm sein und gegen die Vorstandsmitglieder von Team Rocket kämpfen. Stimmt. Oh nein, nicht schon wieder. Ich mag nicht mehr. Und was ist mit der Polizei? Wir sollten doch warten. Celebi, hör auf! Oh Mann. Na, wenn du schon wieder eine Zeitreise machen willst, dann lass uns wenigstens wieder zurück in unsere Zeit. Hubschrauber, was soll denn das? Hat der Bengel doch tatsächlich die Polizei gerufen. Ich sollte wohl wirklich vorsichtig sein. Wenn ich es bis nach Urania City geschafft habe, sollte das Schlimmste überstanden sein. Die Behörden werden mich nicht direkt vor ihrer Nase suchen und mit meinem Schiff ist es dann nur noch ein Katzensprung, um außer Landes zu kommen. Wenn ich Team Rocket in der Zukunft erneut aufbauen möchte, muss ich lernen, was diesen Jungen so besonders macht. Ich werde Zeit und die Isolation von ablenkenden Einflüssen brauchen. Da wären wir. Hereinspaziert. Willkommen im Restaurant Capaldi. Wir hatten einen Tisch reserviert. Ja, natürlich. Ich bringe Sie zu Ihrem Platz. Schau mal, Mama, die Fotos. Sind das berühmte Leute, die schon mal hier waren? Möglich. Ich weiß nicht genau, bei meinem letzten Besuch hingen die noch nicht da. Wenn ich etwas dazu sagen dürfte, junger Mann? Die Idee mit der Fotowand ist noch recht neu und jeder unserer Gäste kann sich dort verewigen lassen. Dafür muss man keine Berühmtheit sein. Aber natürlich haben wir auch einige Arenaleiter und andere Prominente zu Gast. Cool! Soll ich vielleicht auch ein Foto von Ihnen machen? Es würde sich bestimmt super an der Fotowand machen. Sie sind eine reizende Familie. Ich weiß nicht. Oh ja! Ach komm, Giovanni. Du bist Arenaleiter von Vertania City. Und Silber scheint sich zu freuen. Meinetwegen. Super. Ich bringe Sie schnell zu Ihrem Tisch und dann machen wir ein hübsches Foto von Ihnen. Das können Sie dann auch direkt aufhängen. Doch ist die Wand ja recht leer, also freie Platzwahl. So, hier schon einmal die Karten. Und jetzt bitte einmal alle hierher schauen und lächeln. Ach, super, das sieht richtig klasse aus. Hier, Ihr Foto. Silber, was hältst du davon, wenn du es aufhängen gehst? Ja, bin gleich zurück. Oh, guck nicht so grimmig. Der Junge trainiert hart, um ein guter Trainer zu werden und wir sind heute hier, um zu feiern. Genieß doch einfach den aktuellen Erfolg. Ja, aber wir sollten uns auf den positiven Entwicklungen nicht ausruhen. Unsere Ziele sind noch nicht erreicht. Du bist Arenaleiter. Deine Gefolgsleute sind dir treu ergeben und Team Rocket ging es noch nie so gut wie je zuvor. Diese aktuelle Machtposition in der Gesellschaft verdanken wir alleine dir. Athena. Wissen Sie schon, was Sie haben möchten? Oder brauchen Sie noch Zeit? Nein, alles gut. Ich hätte gern einmal die Nummer 4 und eine Flasche Wein für mich und meine Frau. Für mich dann bitte die 5. Und du, Silber? Das Kindermenü? Ja, und ein Kumu-Milchshake. Sehr gern. Kann es sonst noch etwas sein? Nein, danke. Hier hat damals alles angefangen. Was meinst du? Ich erinnere mich noch so gut, als wäre es gestern gewesen. Hier haben wir uns kennengelernt und seitdem hast du so viel erreicht, mein Liebster. Du hast recht. Das ist schon eine ganze Weile her. Hier hat unsere gemeinsame Reise begonnen und ohne dich wäre ich sicher nicht so weit gekommen. Danke, dass du immer an meiner Seite bist. Und was ist mit mir? Ich bin auch immer an deiner Seite. Ach. Ja, mein Sohn. Du wirst irgendwann ein genauso starker Trainer wie dein Vater. Du wirst lernen, mit starker Hand und ohne Gnade deine Pokémon und Untergebenen zu führen. Meinst du, ich könnte auch eines Tages Arenaleiter werden? So wie Papa? Du wirst irgendwann viel mehr werden als das. Mein aktueller Posten als Arenaleiter ist eher eine notwendige Nebentätigkeit, der ich nachkomme, um andere Projekte zu unterstützen. Silber, dein Vater hat sehr viel Einfluss mit der Arena. Das ist ein sehr wichtiger Posten für uns. Ich bin so stolz auf dich, Papa. Lass dich niemals von deinem eigenen Stolz blenden, Silber. Noch haben wir unser endgültiges Ziel nicht erreicht. Aber wir sind kurz davor. Gemeinsam sind wir eben unschlagbar. Und niemand wird sich uns in den Weg stellen, wenn wir erst die Sylph Company in unseren Besitz gebracht haben. Ich kann es kaum erwarten. Dann ist mein Ziel zum Greifen nahe. Wenn erst ihr neuer Pokéball-Prototyp in meinen Händen ist, wird sich nicht nur Kanto, sondern auch die ganze Welt mir unterwerfen. Giovanni, Liebling? Wir werden über die ganze Welt herrschen. Eine Armee aus Pokémon wird uns zu Füßen liegen und jeder, der sich uns in den Weg stellt, wird Höllenqualen leiden. Ja, mein Schatz, es gibt keine Grenzen mehr zu überschreiten. Der Schmerz in der Welt ist gleichbleibend und heftig, aber unsere Hoffnung für eine bessere Welt wird immer überwiegen. Und jede Person, die uns aufhalten will, wird unsere Macht spüren. Ich will, dass niemand davon kommt. Nur noch ein wenig Geduld. Erinnere dich, was auf der Zinnoberinsel passiert ist. Der Hochmut von diesem Narren Fuji war es, der dafür gesorgt hat, dass er unser Projekt nicht kontrollieren konnte. Sein Hirn war lächerlich verblendet und schwach. Zu schwach, um das Feuer zu kontrollieren, mit dem er in meinem Auftrag gespielt hat. Doch, alles läuft genau nach Plan. Ich habe das mächtigste Pokémon geschaffen, was diese Welt je gesehen hat. Doch selbst das mächtigste Pokémon ist nicht mehr als nur ein Pokémon in den Händen des mächtigsten Menschen. Unsere Herrschaft steht unmittelbar bevor. Und wenn es erst soweit ist... Hey, Papa, Papa! Was? Die reden im Radio von jungen Trainern. Kellner, entschuldigen Sie, können Sie das mal lauter machen? Danke. Die Top 4 zum Kampf herauszufordern. Diese Reise hat nicht nur Tradition, sondern bietet vielen jungen Menschen auch die Chance, neue Bekanntschaften zu machen und ihre Stärken und Schwächen zu erproben. Nicht zu vergessen ist auch das unnachahmbare Band der Freundschaft, welches die jungen Nachwuchstrainer mit ihren Pokémon schließen, wenn sie diese in ihrem Alltag begleiten. Es ist schon wieder eine ganze Weile her seit dem letzten Mal. Aber auch dieses Jahr bietet Professor Eich einigen Kindern aus Kanto an, mit einem Bisasam, einem Glumanda oder einem Shigi ihre Reise als Trainer zu beginnen. Eichs Labor verkündete in einer Pressemitteilung, dass die Bewerbungsphase für den offiziellen Start der Arena-Herausforderung mit einem seiner Pokémon morgen beginnt. Also aufgepasst, junge Nachwuchs-Champs! Wenn ihr euch der Herausforderung stellen wollt, führt euer Weg auf jeden Fall nach Alabastia. Bisher hatte Professor Eich immer ein gutes Händchen für die Wahl seiner Kandidaten. Also können wir gewiss auch dieses Mal gespannt sein, was die jungen Trainer in ihrem Werdegang alles erreichen werden. Und wer weiß, vielleicht erleben wir ja den Aufstieg eines nagelneuen Champions der Indigo-Liga. Wo war ich stehen geblieben? Wenn es erst einmal soweit ist und wir alle Karten in der Hand haben, kann uns nichts und niemand mehr aufhalten. Keine Macht auf dieser Welt kann uns stoppen. Wo kommt ihr denn so plötzlich her? Kurt? Oh, Ethan, wir sind zurück. Ja, ich glaube schon. Verdammt, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wir uns auch. Geht es euch gut? Und was ist mit meinem Pokéball passiert? Was ist denn das für ein Pokémon? Das, Kurt, ist ein Celebi. Ein Zeitreise-Pokémon. Wo habt ihr das denn gefunden? So eins habe ich hier noch nie gesehen. Es war in deinem Pokéball. Mein Pokéball? Ihr habt ihn geöffnet? Aber wie? Wir haben im Schrein eine Mulde gefunden, die genau die Größe des Pokéballs hatte. Der Schrein? Das heißt, dieses Pokémon ist der Wächter? Ja, genau. Wir vermuten ebenfalls, dass Celebi der Wächter ist. Dann hat mein Vorfahre dieses Celebi gesehen und der Wächter hat sich so lange nicht mehr gezeigt, weil er in dem Pokéball gefangen war. Aber Kurt, jetzt erzähl doch mal, was ist eigentlich passiert, nachdem wir verschwunden waren? Na gut, also kurze Zeit, nachdem ihr in den Steineichenwald gegangen seid, hat sich der Wald wieder beruhigt und ich bin hineingegangen, um nach euch zu suchen. Aber keine Spur. Wie lange waren wir denn weg? 3 Stunden oder so. Ich laufe schon eine Ewigkeit durch den Wald. Ich habe natürlich zuerst am Schrein nachgesehen, aber nachdem ich euch dort nicht finden konnte, habe ich mich weiter umgesehen. Ihr könnt von Glück sprechen, dass ich euch nun gefunden habe. Ich wollte euch schon als vermisst melden. 3 Stunden? Wow, so lange hat es sich gar nicht angefühlt. Naja, ich denke, es ist nicht ganz so einfach, bei Zeitreisen den Überblick zu behalten. Wir sollten einfach froh sein, wieder in unserer Zeit angekommen zu sein. Weg ist es. Ich frage mich immer noch, was es uns mit den Zeitreisen sagen wollte. Ist das nicht klar, Ethan? Celebi wollte uns zeigen, dass wir immer auf die Freundschaft zwischen uns und unseren Pokémon vertrauen können. Die Menschen, die Pokémon nur als Werkzeuge missbrauchen, werden niemals siegreich sein. Egal, wie oft sie es versuchen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich den Wächter mit eigenen Augen gesehen habe. Nach all den vielen Jahren bin ausgerechnet ich es in meiner Familie, der den Wächter wieder zu sehen bekommt. Die Legenden um den Schrein waren wohl doch wahr. Dies ist ein besonderer Ort. Das spornt mich an, von nun an noch bessere Bälle zu fertigen. Ich gehe. Bis bald, ihr Lieben. Hier, vergiss den Pokéball nicht. Danke, Clarine. Er ist zwar nun leer, aber immer noch ein Familienerbstück. Auf Wiedersehen, Kurt. Wenn ich neue Pokébälle brauche, werde ich dich bestimmt wieder besuchen. Zeitreisen sind keine sehr angenehme Angelegenheit, oder? Oh, mein Meryl. Wo kommst du denn her? Hast du Kurt begleitet? Ich hab dich ja so vermisst. Oh, das war vielleicht ein seltsames Erlebnis. Aber wir haben wieder zurück in unsere eigene Zeit gefunden. Und dazu noch Team Rockets Pläne durchkreuzt. Ende gut, alles gut, sage ich. Aber Lyra, weißt du, was mich einfach nicht loslassen will? Damals war es Rot, der ihn besiegt hat. Und nun? Er war vor Siegfried der Champ der Indigo-Liga. Aber man hat ihn schon lange nicht mehr gesehen. Darauf wollte ich hinaus. Weißt du noch, was Giovanni über ihn gesagt hat? Er meinte, Rot und ich seien uns auf eine bestimmte Art ähnlich. Ja, ich erinnere mich. Aber ich habe nicht so recht verstanden, was er uns damit sagen wollte. Ich auch nicht, aber eins weiß ich. Ich muss Rot finden, um zu verstehen, was Giovanni meinte. Aber Ethan, wo willst du denn anfangen, ihn zu suchen? Das ist doch kompletter Irrsinn. Er wurde monatelang nicht mehr gesehen. Aber ich muss ihn einfach treffen. Ich werde ihn schon finden. Ach, das ist so typisch du, Ethan. Wenn du dir einmal etwas in den Kopf gesetzt hast, kann dich niemand mehr umstimmen. Das heute war echt toll. Aber dieser Tag hat mich auch richtig müde gemacht. Auf deine Reise Rot zu finden, kann ich dich nicht begleiten. Ich hatte genug Abenteuer für die nächste Zeit. Und wenn man mit dir reist, dann kann man den Abenteuer nicht lange aus dem Weg gehen. Das verstehe ich, Lyra. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Bleib nicht zu lang weg, Ethan. Ich freue mich immer, dich zu treffen. Aber ich gehe dann mal nach Hause, ja? Kommst du, Mary? Tschüss. Tschüsschen. Na dann, auf nach Alabastia. Von ablenkenden Einflüssen brauchen. Was? Was soll das? Wo bin ich denn hier gelandet? Was? Wie? Das kann nicht sein. Lass mich raten. Du bist also der Giovanni aus dieser Welt. Du siehst aus wie ich. Wer bist du? Ist das etwa wieder ein Trick von diesen Knirpsen? Knirpse? Wurdest du schon wieder von Kindern besiegt? Ist dir das denn gar nicht peinlich? Schon wieder? Wieso schon wieder? Und was weißt du schon? Lächerlich! Regelrecht erbärmlich! Es ist eine Schande mit anzusehen, dass jemand, der meinen Namen trägt, so elendig versagt hat. Ich verrate dir ein Geheimnis, Giovanni. Wenn du wirklich gewinnen willst, musst du erst meine Stärke erreichen. Woher kommst du? Was ist das alles hier für ein abgekartetes Spiel? Das musst du schon selber herausfinden. Dann wird sich zeigen, ob du ein Versager und zu nichts zu gebrauchen bist. Oder ob du werden kannst wie ich. Geschichten eines Champions.